Das Wort, welches von Seiten Jahwes an Jeremia erging, als Nebukadrezar, der König von Babel, mit seiner ganzen Heeresmacht und allen Königreichen der Erde, die seiner Macht unterworfen waren, und allen Völkern Jerusalem und seine Tochterstädte belagerte, also lautend: So spricht Jahwe, der Gott Israels, gehe hin und sage Zedekia, dem Könige von Juda, und sprich zu ihm: So spricht Jahwe, fürwahr, ich will diese Stadt der Gewalt des Königs von Babel überliefern, dass er sie niederbrenne, und du selbst wirst ihm nicht entrinnen, sondern du wirst ganz gewiss ergriffen und seiner Gewalt überliefert werden und du wirst den König von Babel Auge in Auge sehen, und er wird von Mund zu Mund mit dir reden, und du wirst nach Babel kommen. Jedoch höre das Wort Jahwes, Zedekia, König von Juda, so spricht Jahwe in Bezug auf dich, du sollst nicht eines gewaltsamen Todes sterben, in Frieden wirst du sterben, und wie man deinen Vätern, den früheren Königen, die dir vorangingen, Wohlgerüche bei der Bestattung verbrannte, so wird man sie auch dir verbrennen und um dich klagen, ach Gebieter, denn das habe ich geredet, ist der Spruch Jahwes. Der Prophet Jeremia aber redete zu Zedekia, dem Könige von Juda, alle diese Worte in Jerusalem, während das Heer des Königs von Babel Jerusalem und alle noch übrig gebliebenen Städte Judas, Lachis und Aseka, belagerte, denn diese allein waren von den Städten Judas, den befestigten Städten, noch übrig geblieben. Das Wort, welches von Seiten Jahwes an Jeremia erging, nachdem der König Zedekia mit dem gesamten Volk in Jerusalem eine Übereinkunft getroffen hatte, dass man eine Freilassung ausrufen wolle, dass ein jeder seinen Sklaven und ein jeder seine Sklavin, soweit sie Hebräer und Hebräerinnen wären, freilassen solle, indem niemand sie, seine jüdischen Volksgenossen, zu Sklavendiensten zwingen dürfe. Da leisteten alle Oberen und alles Volk, die der Übereinkunft beigetreten waren, Folge, indem ein jeder seinen Sklaven und ein jeder seine Sklavin freiließ, um sie nicht länger zu Sklavendiensten zu zwingen, sie leisteten Folge und ließen sie frei. Nachmals aber holten sie die Sklaven und die Sklavinnen, die sie freigelassen hatten, wieder zurück und machten sie mit Gewalt wieder zu Sklaven und Sklavinnen. Da erging das Wort Jahwes an Jeremia also, so spricht Jahwe, der Gott Israels, ich habe mit euren Vätern, als ich sie aus Ägypten führte, aus dem Lande, wo sie Sklaven waren, einen Bund geschlossen, in dem ich verfügte. Nach Verlauf von 7 Jahren sollt ihr ein jeder seinen hebräischen Volksgenossen, der sich dir etwa verkauft haben sollte, freilassen, 6 Jahre soll er dein Sklave sein, dann sollst du ihn frei ausgehen lassen. Eure Väter aber hörten nicht auf mich, noch neigten sie ihr Ohr mir zu. Da bekehrtet ihr euch jetzt und tatet, was vor mir recht ist, indem ihr Freiheit füreinander ausrieft und vor meinem Angesicht in dem Tempel, der nach meinem Namen benannt ist, eine Übereinkunft schlosst. Nun aber habt ihr aufs Neue meinen Namen entweiht, indem ihr ein jeder seinen Sklaven und ein jeder seine Sklavin, die ihr ganz frei gegeben hattet, zurückholtet und mit Gewalt nötigtet, eure Sklaven und Sklavinnen zu sein. Darum spricht Jahwe also, ihr habt nicht auf mich gehört, als es sich darum handelte, füreinander und einer für den anderen Freiheit auszurufen, so will nun ich Freiheit für euch ausrufen, ist der Spruch Jahwes, zur Preisgabe an das Schwert, an die Pest und an den Hunger, und will euch zu einem Schreckbilde für alle Königreiche der Erde machen und die Männer preisgeben, die meine Verfügung übertreten haben, die Bestimmungen der Übereinkunft, die sie vor mir geschlossen hatten, nicht gehalten haben, die Versprechungen bei der Schlachtung des Kalbes, das sie entzweischnitten, um zwischen seinen Stücken hindurchzugehen, die Oberen Judas und die Oberen Jerusalems, die Kämmerer und die Priester und das gesamte Volk des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind, ja, ich will sie der Gewalt ihrer Feinde überliefern und der Gewalt derer, die ihnen nach dem Leben trachten, und ihre Leichname sollen den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde zum Fraße dienen. Zedekia aber, den König von Juda, und seine obersten Beamten will ich der Gewalt ihrer Feinde überliefern und der Gewalt derer, die ihnen nach dem Leben trachten, und der Gewalt der Heeresmacht des Königs von Babel, die jetzt von euch abgezogen sind. Fürwahr, ich werde sie, ist der Spruch Jahwes, wieder zu dieser Stadt zurückbeordern, dass sie sie belagern und einnehmen und niederbrennen, und die Städte Judas werde ich zur Einöde machen, dass niemand mehr darin wohnen soll.